Das bedeutet, dass nur unbedingt notwendige Aufgaben der äußeren Sicherheit und der Gesetzgebung zentral gestaltet werden dürfen und dass alle anderen Aufgaben bei den Ländern und den Kommunen liegen. Wollen oder müssen die Kommunen und Länder Aufgaben, die nicht in der Verfassung als Zentralaufgaben definiert sind, an eine Zentralinstanz delegieren, so dürfen sie das maximal für die Dauer einer Legislaturperiode tun. Danach muss die Delegation nach oben durch Volksentscheid erneuert werden oder sie verfällt automatisch. Alle Behörden und Institutionen, die nicht ausdrücklich mit ihrer Funktion in der neuen Verfassung benannt und definiert werden, wie die unzähligen Ministerien und Bundes- und Landesbehörden, werden ersatzlos abgeschafft. Der Bund beschränkt sich in der Exekutive auf 4 Ministerien, die von einem Kanzleramt geführt werden. Diese 4 sind Inneres, Äußeres, Verteidigung und Finanzen. Die Länder konzentrieren sich auf ihre Rolle als Wächter der Subsidiarität, auf die Bildung und die Wissenschaft. Alle anderen Aufgaben, insbesondere Infrastruktur und soziale Belange, liegen bei den Kommunen und werden dort von den Bürgern entschieden, indem die Bürgerversammlung das Budget der von ihnen gewählten Stadtverwaltung genehmigt oder ablehnt. Jede der 3 Stufen subsidiärer und zentraler Verwaltung erhält ein maximales Budget von der Verfassung zugeteilt, das sie ausschöpfen kann, aber nicht muss. Dieses Budget wird dann durch indirekte Steuern finanziert und zentral erhoben und nach einem festen Schlüssel auf die Gebietskörperschaften verteilt. Die Verteilung ergibt sich dann nach dem Schlüssel der von den Bürgern einer Gebietskörperschaft aufgebrachten Steuerlast. Entscheidend bei dieser Form der subsidiären Zuständigkeit ist es, dass diejenigen, die die Entscheidungen treffen, auch ihre Auswirkungen unmittelbar erfahren. Das steht ganz und gar im Gegensatz zum Status quo, wo Politiker im fernen Berlin Entscheidungen treffen, die sie nicht ausbaden müssen, die aber beim kleinen Mann umso mehr Schaden anrichten. Hier also meine Vorschläge zum Thema Staatsform, Bund, Länder, Begrenzung der Staatsquote und Subsidiarität. Artikel 45. Deutschland ist ein Bundesstaat und eine demokratische, parlamentarische, konstitutionelle Wahlmonarchie. Artikel 45a. Das Land ist untergliedert in Bund, Bundesländer und Kommunen, deren Kompetenzen in dieser Verfassung geregelt sind. Eine über die Bestimmungen dieser Verfassung hinausgehende Zentralisierung von Kompetenzen ist nur für die Dauer von höchstens einer Legislaturperiode möglich und bedarf der Zustimmung der Bürger, der kompetenzabgebenden Gebietskörperschaft durch Volksabstimmung. Artikel 45b. Die Verfassung legt die Einrichtung von 4 Gewalten fest, die alle direkt durch das Wahlvolk gewählt werden müssen. Es sind dies die gesetzgebende Gewalt, Legislative, die ausführende Gewalt, Exekutive, die richterliche Gewalt, Judikative und die Vetogewalt eines gewählten Monarchen. Artikel 45c. Die Bundesstaaten konstituieren sich durch Volksabstimmung der an ihnen teilnehmenden Kommunen. Artikel 45d. Die territorialen Grenzen der Länder werden nicht durch das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland von 1949 festgelegt. Es obliegt dem Wahlvolk, sie durch Abstimmung festzulegen. Artikel 46. Der Staat darf nur Aufgaben übernehmen, die der Bürger nicht privatwirtschaftlich selbst ausführen kann. Artikel 46a. Die Aufgaben des Staates im Bund beschränken sich darauf, Recht zu setzen und Recht zu sprechen, sowie auf die Bereitstellung von innerer und äußerer Sicherheit. Artikel 47. Die Aufgabe des Bundesparlaments und des Bundesrates ist die Verabschiedung und Aufhebung von Gesetzen. Sie genehmigen den Bundeshaushalt nach Vorlage des Kanzlers.